Ihr Lieben, willkommen bei Domia, willkommen beim 1Live-Talkradio. Aus aktuellem Anlass, aus aktuellem meteorologischem Anlass haben wir unser Thema heute Nacht geändert. Das neue Thema heißt heiße Nächte. Erzählt mir aus euren oder von euren heißen Nächten. Was habt ihr in warmen und sehr lauwarmen und schönen oder schwülen Sommernächten schon alles erlebt und getan? Was habt ihr gemacht an ungewöhnlichen Dingen, an abgefahrenen Dingen, vielleicht an erotischen Dingen? Also wenn ihr mir darüber erzählen wollt, zum Thema heiße Nächte, das ist die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ihr könnt euch hier bei uns auch melden mit einem Bildtelefon, falls ihr im Besitze eines solchen seid. Wir haben sowas und das wäre sehr interessant. Das heißt, ich könnte euch sehen und die Zuschauer könnten euch dann auch sehen. Nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111. Es geht los mit Elke und Elke ist 25 Jahre alt. Hallo Elke. Ja, hi Domian. Heiße Nächte. Ja. Nun bin ich gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, also zuerst mal, heute haben wir ja auch wieder so eine heiße Nacht. Ja, heute ist eigentlich die, ja. Deshalb haben wir das auch verändert. Ne? Das ist die erste richtig schöne, warme Sommernacht in diesem Jahr. Und das hat uns also auch unheimlich oder mich auch unheimlich erinnert. Und fast Vollmond. Ja, fast, das ist es ja. Ja. Also das ist nämlich ganz wichtig in meiner Geschichte. Aha. Und zwar war das voriges Jahr im August, am 8. August. Ich weiß das Datum noch ganz genau, es war Samstag. Und da war ich so einfach, um das schöne Wetter auszunutzen, unterwegs mit meinem Fahrrad, so ungefähr. Also ich wohne dann also irgendwo, wo es also schön Landschaft gibt und ich bin halt an einem Fluss vorbeigefahren, so ungefähr 14 Kilometer und habe dann Päuschen gemacht und da war ein Wasserfall und da habe ich einen netten jungen Mann kennengelernt. Und das hat sich dann also so den ganzen bis zum Spätabend hingezogen. Einfach so am Wasserfall lernst du einen netten jungen Mann kennen? Ja. Einen sehr netten jungen Mann. Wie geht denn sowas? Also ich stelle mir vor, da sitzt ein netter junger Mann am Wasserfall. Ich wäre sehr schüchtern dann. Ich würde ihn mir von der Ferne anschauen und denke, naja, ein netter junger Mann am Wasserfall. Ja, wie hast du es denn gemacht? Nee, er hat mich also sehr angemacht und er war auch also genau mein Typ. Was heißt denn angemacht? Bitte? Was heißt denn angemacht? Ja, er hat mir also sein Bier angeboten, obwohl ich eigentlich gar kein Bier trinke. Ich hab's genommen. Also die Initiative ging von ihm aus. Ja, die ging von ihm aus. Und naja. So, und dann kamt ihr so richtig ins Gespräch miteinander. Ja, und wir sind also, es kam dann raus, dass wir sogar in derselben Straße wohnen. Nein, wir in derselben Straße und ihr kanntet euch. In derselben Stadt, 14 Kilometer entfernt. So, und das Problem war jetzt, ich hatte ein Fahrrad, er war zu Fuß. Wir beide sind also dann zu Fuß gegangen, die 14 Kilometer. Das hat sich dann bis in die Nacht so hineingezogen. Mhm. Und unterwegs ist also natürlich schon allerhand passiert. Ja. Also wir waren uns da schon sehr nahe gekommen, was eigentlich auch gar nicht mein Fall ist. Also ich schiebe das also auch ein bisschen auf diese Nacht zu. Naja, jedenfalls hatten wir dann auch sehr erotische Abenteuer. Es ging schon am ersten Busch los. Es war aber dann schon aber Nacht. Aber das war noch kein Sex. Es war also halt so mehr Petting und sowas alles. Ja. Naja, jedenfalls zog das sich dann hin. Und dann kamen wir dann, wie wir endlich bei uns in der Stadt ankamen, an einen schönen Park mit einem Hügel. Naja, jedenfalls haben wir uns dann da mal richtig niedergelegt, haben uns dann ausgezogen, haben und so richtig Sex, wollten Sex haben. So, ich habe ziemlich heftig mit ihm geknutscht, er war also gepierst, zungengepierst, habe ich ihm zuerst mal das Piercing rausgerissen. Das war schon mal sehr, also, lustig. Ja. Naja, und dann hat er sich von einem Freund Kondome geliehen, haben wir also zwei ausprobiert, die sind dann direkt zerrissen. Also die hatte er sich vorher geliehen, oder was? Die hatte er sich vorher schon geliehen, hat das also anscheinend schon vorgehabt. Ja. War ich halt auch so ein Typ und naja, jedenfalls haben wir dann, wollten wir dann loslegen, waren also auch sehr drauf und waren auch sehr geil aufeinander, dann platzen uns diese Kondome kaputt. Die beide gleich? Ja, also hintereinander. Ist mir klar, ja. War wohl anscheinend keine gute Marke. Ja, und ihr wart zu heftig bei der Sache. Wahrscheinlich, das kann auch sein. Ja. Wie ging's weiter? Ja, oder wie ging's aus? Ja, wir haben dann weiter, also er hat sich dann noch anders Kondome besorgt, also die Freunde waren auch immer noch in der Nähe, das war auch noch der Hammer, die sind also immer irgendwie noch nachgelaufen. Wie nachgelaufen? Die 15 also Kilometer sind euch Freunde nachgelaufen? Ja, die waren mit dem Fahrrad und die sind dann irgendwie noch hinterher und einer war mit dem Motorroller noch und hat er sich dann noch ein anderes Kondom geliehen, ja jedenfalls war das, dann hat er dann gehalten, aber dann kommt noch das andere. Dann sind wir also dann voll auf Gang, wir haben also auch gar nichts mehr um uns herum gemerkt, wir waren völlig ausgezogen, der Mond schien, Vollmond, wir waren total erleuchtet und das war also ein ziemlich dunkler Park, ist auf einmal merken wir, dass irgendwas an uns schnüffelt. Und naja, war das ein Hund, der uns beschnüffelte und dabei zusah und auch ableckte. Und ein Stückchen weiter stand dann das Herrchen, ein älterer Herr von dem Hund. Und der... Also diese Nacht ist dir unvergessen. Ja, das, was ich seltsam finde an der Geschichte, ist das mit diesen Freunden. Was ich seltsam finde an der Geschichte, ist das mit diesen Freunden. Wieso haben die ihn verfolgt? Die waren auch aus unserer Stadt, die sind dann auch den Weg zurückgekommen. Ne? Ja. Weil der ältere Herr hat dann noch die Polizei angerufen, die haben uns dann auch noch besucht, weil er das als öffentliches Ärgernis ansah. Ist klar, ist klar. Im Park, ne? Und haben uns dann auch schön abgeleuchtet mit der Taschenlampe und voll erwischt. Aber es ist dann alles gut gegangen. Es war der 8.8., es war eine heiße, ein heißer Tag, eine heiße Nacht. Hast und du mit das, dem, mit das dem Tolle ist, also halt, diese Beziehung hat aber nur knapp eine Woche gehalten. Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus, eine Woche also. Und ich habe dann also Zeit später einen neuen Freund kennengelernt. Das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Nein, nein, das ist die gleiche Geschichte, weil wir immer jede Nacht, also wenn es warm ist, wenn Vollmond ist, wenn die Sterne scheinen, dann machen wir das nach. Dann gehen, fahren wir mit den Fahrrädern dahin, gehen das Stück zu Fuß und machen dann halt... Warum? Was hat er davon? Da hat er doch gar nichts mit in Erinnerung zu tun mit dieser Geschichte. Ich habe ihm das mal erzählt und finde das halt geil. Und also, eine Geschichte vom 8.8. letzten Jahres von Elke erzählt. Ich danke für den Anruf und wünsche noch viele schöne solche also, Nächte. Ich kam also auch heute gerade rein, ne? Wie ich es gerade gemacht habe, hatten wir auch heute gerade wieder... Wie passend. Und es war also, ich kann das nur empfehlen, auch im Freien. Also es ist liebe sehr Elke. Anregend. Ja. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Elke findet nicht so richtig den Schluss. Aber nun hat's gelangt. Jetzt ist Daniel dran. Und Daniel ist 20 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Heiße Nächte. Ja, heißt das Thema. Aber ich kann dir sagen, ich hatte eine sehr heiße Nacht. Wann? Und zwar vor 2 Jahren auf Mallorca. Da war es dann auch wirklich heiß? Da war es super heiß. Aber es war zusätzlich noch irgendwie anders heiß. Ja, also meine Geschichte geht so, ich habe ein nettes Mädchen kennengelernt, die war so eine, ja, die hat Cocktails gemixt in einer Kneipe. Ja. Und der hat sich auch gesagt, dass ich schwul bin. Und dann hat sie gesagt, oh ja, die kennt da auch jemanden, der ist dann auch Türsteher gewesen oder Kartenverteiler von so einer Disco. Wäre ein Spanier, aber er könnte wohl auch Englisch und auch ein wenig Deutsch. Ja, dann hat die uns abends irgendwie auch in der Disco dann bekannt gemacht. Der hieß Roberto. Er war wirklich sehr darauf bedacht, dass man das auch gut ausspricht. Mit einem rollenden R? Ja, mit einem sehr rollenden R. Mit sehr viel Schmackes? Bitte? Mit sehr viel Schmackes, ne? Ja, vielleicht später noch. Und ich habe dann auch, glaube ich, in der Disco mit dem gesprochen, aber ich weiß gar nicht was, weil er konnte gar kein Deutsch und gar kein Englisch. Und ich konnte auch kein Spanisch. Ja. Ja, und dann bin ich nachher noch mit ihm rausgegangen, dann zu seiner Wohnung. Und dann haben wir uns 2 Stunden unterhalten über Gott und die Welt. Er hat noch irgendwelche Fotos gezeigt und so ein bisschen Spanisch habe ich dann wohl gelernt, aber nur so gebrochene Wörter, wo ich ihn dann einfach angeguckt habe und habe gesagt, na, wann gehen wir denn endlich ficken? Wie bitte? Ja, er konnte ja nichts verstehen. Das hast du dem armen Jungen einfach so auf Deutsch dahin gesagt und der wusste gar nicht, weil der hat vielleicht gedacht, du sagst, was für schöne Blumen hier blühen oder so. Ja, wer weiß, was der denkt. Und du sagst, wann gehen wir... Ach man, Domian, ist schon spät, man darf es ruhig sagen. Ja. Na gut, du hast es also ausgesprochen. Ja, ich meine, nach meinen Blicken wusste er schon genau, was los war. Ja. Ja, dann hat er nachher gefragt, mehr oder weniger, ob ich dann auch da schlafen wollte. Schlafen nur. Ja. Dann habe ich gesagt, ja klar, haben uns hingelegt, ja, dann waren wir erstmal ein bisschen am Kuscheln. Ja. Ja, und dann hat noch nachher nichts mehr an, dann haben wir auch gefummelt. Und dann wollte er auch Sex. Und dann hat er auch Kondome rausgeholt. Dann, ja, wie bringt man jetzt einen Junge bei, hast du auch Gleitcreme mit? Dann wusste ich nicht, habe ich nur gesagt, so Crema. Ja, es ist schwer. Also was heißt Crema auf Spanisch? Vielleicht heißt das was ganz anderes. Vielleicht heißt das Suppenwürfel oder so. Keine Ahnung. Er wusste, was ich meine, aber kam dann mit Nivea After Sun an. Na, so, geht das nicht? Nee, das geht das nicht. Das geht schon dumm. Ja, und weiter? Also wir hatten damit Spucke gemacht. Ja. Okay. Und die heiße Nacht, die war immer noch und er hatte sein Bett mehr oder weniger so auf einer Terrasse. Also wir konnten jetzt den Sternenhimmel sehen, das Meer. Heute konnten uns Gott sei Dank nicht sehen. Ja, und ich hatte auch noch nicht so oft Sex gehabt und der Typ hat mit mir wirklich Sachen gemacht und hat mir Sachen gezeigt, wo ich jetzt im Nachhinein nur denke, oh mein Gott. Ehrlich? Kannst du uns vielleicht, ohne dass wir jetzt alle rot werden, so eine Sache grob beschreiben, die er mit dir gemacht hat? In dieser heißen Nacht auf Mallorca? Ja. Ich würde mal sagen, so mehr oder weniger das Kamasutra-Buch mitten in der Mitte, keine Ahnung. Also zum Beispiel, ja, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, er saß und ich habe mich dann auf ihn draufgesetzt Hey, aber ja, so im Hocken. Ja, also die Beine an ihm vorbei. Ja. Und der Bauch. Also wir ahnen schon, was ihr beiden Jungs da für Schweinereien getrieben habt. Ja, aber und er hat dich eingeführt in die geheime Welt der Erotik. Ja, aber sehr. Hm? Und er war Spanier, er war gut, er war sehr muskulös. Und er hieß Roberto? Roberto, ganz genau. Eine heiße Nacht mit Roberto auf Mallorca. Ging das dann noch ein paar Tage weiter oder hast du nee, das ging gar nicht mehr weiter, weil er wollte dann auch, dass ich da schlafe und das konnte ich nicht. Warum nicht? Nee, ich war auch mit meinem Cousin im Urlaub und der wusste gar nichts davon, wo ich war. Der weiß auch nicht, dass ich schwul bin. Achso. Ich habe dann irgendwie mitten in der Nacht angefangen zu husten und habe gesagt, ich bräuchte meine Medikamente, Medizin. Mhm. Hat er gefragt, ob ich ein Glas Wasser möchte. Ich habe gesagt, nein, ja. Hotel. Aber du hättest dich doch an einem anderen Tag nochmal mit ihm verabreden können. Nee, ich hatte keinen Bock mehr. Kein Bock. Also es war ein einmaliges, tolles Erlebnis. Das war super. Kann ich verstehen, das muss man dann ja auch nicht wiederholen. Ne? Mhm. Das bleibt dir in deiner Erinnerung bis zu deinem Lebensende und eine schöne Sache. Und ich sehe ihn auch nie wieder. Du siehst ihn nie wieder. Eine heiße Nacht. Ne? Eine sehr heiße Nacht. Das war die Assoziation heute zu unserem Thema bei dir. Absolut. Danke für deinen Anruf. Domian, ich möchte noch sagen, dass deine Sendung wahnsinnig gut ist und auch sehr wichtig. Danke. Mach weiter so. Lieber Daniel, danke. Ja. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, wir haben heute ein anderes Thema, als wir es vorgesehen hatten. Wir haben das umgeändert, weil es heute so schweinegut warm und schön draußen war und warm immer noch ist. Das Thema heißt heiße Nächte. Erzählt mir von Erlebnissen, die ihr gehabt habt in warmen oder sehr heißen Sommernächten. Was habt ihr da alles schon Schönes, Ausgefallenes, Schräges, Erotisches erlebt? Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Jasmin ist dran. Jasmin ist 19 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Jasmin, geh bitte ganz nah ans Telefon. Ja, ich bin ganz nah dran. Jetzt kommt, Jasmin kommt. Schon besser? Ja, schon besser. Oh, super. Ja, erstmal wollte ich dir gratulieren zu deiner super Sendung. Ich danke dir sehr herzlich. Ich bin wirklich sehr begeistert und bin auch tierisch nervös, muss ich dazu sagen. Ach, wir beide schaukeln das Kind schon. Ja, irgendwie. Ne? Ja, heiße Nächte ist ja das Thema, das war sehr spontan und ich dachte, da musst du sofort anrufen. Mhm. Wir hatten nämlich gerade bis vor ein paar Minuten eine sehr heiße Nacht. Nein, ganz aktuell. Ganz aktuell. Wer ist denn, oder wer sind wir? Wir sind drei Stück. Drei Stück? Drei, genau. Ich bin entsetzt. wer, Männchen, Weibchen, Weibchen, Weibchen, Männchen oder wie? Das ist mein Freund und meine beste Freundin. Ja. Genau, und das hat eigentlich so am Montag jetzt angefangen, diese Woche. Ja. Und es war einfach total spontan. Also meine Freundin ist hier hingekommen und dann haben wir geklönt und Fernsehen geguckt und Wein getrunken und so. Und dann, weiß ich nicht, dann haben wir uns irgendwie unterhalten und dann sind wir irgendwie dazu gekommen, wir haben irgendwie einfach angefangen. Total komisch. Das war am Montag? Am Montag, genau. Mhm. Was ist denn nun heute, bis gerade eben passiert? Ja, wir hatten den Abend genossen am Montag und haben uns heute entschlossen, das nochmal zu tun. Was habt ihr denn heute gemacht? Ja, wir haben uns gegenseitig gut befriedigt, miteinander geschlafen, mein Freund mit mir, sowie auch mit meiner besten Freundin. Und das ist schon ziemlich verrückt dazu zu sehen. Ja. Also es ist schon. Du warst nicht eifersüchtig, als dein Freund mit deiner Freundin geschlafen hat? Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich wundere mich selber darüber, wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt ist das Thema ja heiße Nächte. War es gar noch im Freien? Nee, das ist schon ganz wahr. Also wir haben erst im Wohnzimmer angefangen, dann wurde es dann zu unbequem. Ja, und dann im Schlafzimmer wahrscheinlich bei offenem Fenster, damit die milde Luft da so reinweht. Ja, genau. Die nackte Haut. Genau. Mensch, das ist aber eine ganz ungewöhnliche Konstellation, ne? Ja. Ja, na klar, finde ich schon. Ja, hast du denn auch so ein bisschen so bi-erotische Gefühle zu deiner Freundin? Ja, ein bisschen schon. Bisschen schon, also du magst die schon anfassen, ein bisschen streicheln und so? Ja. Mhm. Auch die Brüste liebkosen und so. Ja. Ich dachte erst, das ist schrecklich, aber wenn man da so bei ist, das ist ein total anderes Gefühl. Ja. Und es ist total verrückt, das gibt einem irgendwie den Kick, ich weiß auch nicht. Du bist ganz begeistert, ne? Auf jeden Fall. Sind die anderen beiden eigentlich auch da im Moment? Die sind da, ja. Darf ich da mal einen haben? Ja, klar. Zum Beispiel deinen Freund hätte ich gerne. Wie heißt der? Kai. Kai, den Kai will ich jetzt haben. Ja, kleinen Moment. Ja. Hi, Domian. Kai, was höre ich denn da gerade? Ach ja. Das sind ja tolle Sachen. Für dich ist das ja wirklich das Paradies, ne? Du kannst zwei Frauen verwöhnen. Ja, ist schon ganz nett, ja. Wie hat sich denn das überhaupt dann am Montag so ergeben? Das ist doch dann schon ein großer Tabubruch gewesen, ne? So etwas zu machen. Ja, ich habe mit meiner Freundin zusammen schon mal darüber gesprochen und so, ob das nicht irgendwann mal, ja, irgendwie eine Idee wäre, das mal auszuprobieren. Mhm. Und ja, wir haben uns am Montagabend dann irgendwie zusammengesetzt und gesagt, umgeklönt, ein bisschen Fernsehen geguckt, was getrunken und es hat sich halt einfach so ergeben. Mhm. Ist die Freundin von deiner Freundin, ist die solo im Moment? Im Moment ja. Ja, dann gibt es da also keine Komplikationen. Ja, nee, im Moment nicht. Das ist schon ganz gut. Ja. Hast du den Wunsch, das noch jetzt weiter auszubauen? Oder ist das jetzt abgebucht, mal so ein-, zweimal schöne Geschichte und das war's dann? Schwere Frage. Ja, so wie es jetzt ist, hat ganz gut Spaß gemacht und wissen einfach nicht, ob wir es noch weitermachen und ob wir das lassen oder so. Es ist halt einfach noch, steht noch ein Stern, ist noch offen. Ja, jetzt gib mir nochmal die Freundin deiner Freundin. Das muss ich auch mit allen reden. Oh, ich geb's dir mal. Ja, wie heißt sie? Moment. Wie heißt sie? Hallo Domian. Mit wem spreche ich? Mit Michaela. Mit Michaela. Bist du baff, Michaela, dass sich das so entwickelt hat? Wie bitte? Bist du ganz baff, dass sich das so entwickelt hat? Ja, total. Und ich kann auch nicht richtig glauben. Also. Und wie fühlst du dich im Moment? Oh, ganz gut. Total happy. Und es ist also gerade wieder passiert, ne? Ja. Auch jetzt, so ganz spontan, genauso jetzt, wie den Montag. Kai und Jasmin sind ja ein Paar. Ja. Ne? Bist du jetzt schon ein bisschen eifersüchtig vielleicht auf Jasmin? Wärst du gerne noch näher an Kai dran oder ist es im Moment dir ganz egal? Nee, so wie das gerade ist, ist das in Ordnung. Mhm. Also, das macht mir gar nichts aus. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, dass das vielleicht, ich meine, das ist eine interessante Konstellation, dass ihr vielleicht zu dritt eine Weile richtig zusammen seid? Naja, das ist auch nicht so einfach. Nee. Aber wir verstehen uns auch alle so ganz gut. Ja. Können wir schon vorstellen, dass das ganz gut so klappt. Lasst mal alles sich ganz langsam entwickeln. Man muss ja keine großen Pläne jetzt machen. Nein. Ihr habt zweimal jetzt was Tolles erlebt. Ja. Gerade auch eine schöne heiße Nacht miteinander verbracht. Ja. Schönen Sex gehabt. Ja. Was will man mehr? Und jetzt guckt ihr Domian. Das ist ja der krönende Abschluss für alles. Ja, genau. Michaela. Von Jasmin. Du grüßt Jasmin nochmal herzlich und den Kai. Ja, und experimentiert einfach mal ein bisschen weiter. Wenn ihr euch alle drei wohlfühlt, aber es ist doch eine tolle, tolle Geschichte. Ja, das kann man wohl sagen. Alles Gute. Ja, tschüss, danke. Tschüss zusammen, tschüss. Maurice ist jetzt dran. Maurice, 19 Jahre alt. Hallo? Ja, Maurice, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Heiße Nächte bei Domian. Vorige Woche hatten wir schlechten Sex bei Domian, jetzt sind es heiße Nächte. Ja, so heiß wohl auch wieder nicht. Doch nicht so. Wobei, ja, gemischt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und zwar... Irgendwo. Ich bin 19 Jahre alt, ja. Mache gerade mein Abitur, ja. Bin mittendrin. Die schriftlichen Arbeiten habe ich hinter mir. Ja. Und in circa 3,5 Wochen habe ich mündliches Abitur. Ja. So, jetzt haben wir... Nach den schriftlichen Arbeiten hatten wir eine große Party. Mhm. Und da waren eigentlich viele Leute da, die ganze Stufe und auch ein paar Lehrer und Lehrerinnen. Mhm. Und wir haben dann ziemlich viel getrunken, Spaß gehabt und irgendwann bin ich dann mit meiner Mathematiklehrerin ins Gespräch gekommen. Mhm. Ja. Und ich hoffe, nur ins Gespräch gekommen. Ja. Nee, leider nicht. Was ist denn abgegangen? Das Problem ist ja, das ist die Lehrerin, bei der ich ins mündliche Abitur muss in Mathematik. Und wie gesagt, an der Party sind wir ins Gespräch gekommen, haben dann darüber geredet, über das mündliche Abitur. Und sind dann schon ziemlich schnell nach kurzer Zeit auch nach draußen gegangen, ein bisschen spazieren gegangen. Ja. Und haben auch Sex gehabt. Draußen? Ja. Mhm. An einem Feldweg. Von ihr ausgehend oder von dir? Will ich jetzt noch nicht mal, kann ich nicht sagen. Ich, schon von beiden. Mhm. Also ich meine, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, aber ganz abstreiten kann ich nicht, dass ich da nichts dazu beigetragen habe. Ja, hast du dann danach mit ihr am nächsten Tag oder? Nee, ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Nicht mehr gesehen, sie hat sich bei dir auch nicht gemeldet. Nein. Wohnst du zu Hause noch? Ja, mhm. Meine Eltern. Bist du jetzt in diese Frau verknallt oder war es für dich einfach nur so eine... Nee, verknallt nicht, aber es war mal eine ganz nette Erfahrung, muss ich sagen. Mhm. Und es war auch guter Sex. Das war guter Sex, so. Ja, wie alt ist denn die Mathematiklehrerin? Ich weiß nicht genau, ich schätze mal 35. Gutes Alter, ne? Alter, ja, genau. Wie wahnsinnig von der Frau, sich in eine solche Situation zu begeben. Ja, sie spielt mit ihrer gesamten beruflichen Karriere. Ich schläfe, wie gesagt, Was? Wie gesagt, also ich mache mir jetzt auch einige Gedanken. Also das Allerbeste ist jetzt, Maurice, auch für einen in deinem Interesse, überhaupt gar nichts zu machen, weder den Kontakt zu suchen, sondern zieh deine Prüfungen durch und danach vielleicht nochmal. Vielleicht aber auch nicht, ne? Aber ich würde es jetzt überhaupt nicht großartig thematisieren. Hat das irgendjemand mitbekommen? Nur mein bester Freund, also dem habe ich es erzählt. Mhm. Die riskiert, aus dem Schuldienst geschmissen zu werden, ne? Wie bitte? Die riskiert, aus dem Schuldienst geschmissen zu werden. Ja. Das weißt du, ne? Ja, klar. Mhm. Also darüber habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Nee, diese Gedanken, hätte sie sich machen müssen. Ja, dann wird sie sich wahrscheinlich auch im Nachhinein beschweren. Eine heiße Nacht mit der Mathematiklehrerin. Ja. Maurice, toi toi toi fürs Abi. Ja, danke. Und halt den Mund. Ja. Ne? Tschüss. Ciao, ja. Tschüss. Unser Thema heißt heiße Nächte. Erzählt mir von euren heißesten Nächten. Also es kann ja sein, dass es wirklich sehr heiß dabei war, dass es eine schöne Sommernacht war und ihr habt etwas sehr Heißes gemacht. Aber eine Nacht kann auch heiß werden durch irgendetwas anderes, wenn die Nacht vielleicht an sich vom Wetter her sogar sehr kalt ist. Also was fällt euch ein zum Thema heiße Nächte? Wenn ihr so Revue passieren lasst, euer Leben, was war die heißeste Nacht überhaupt, die ihr erlebt habt? Ich bin gespannt, was ihr mir zu erzählen habt. 0800 5678 111. Die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 5678 110. Und wer ein Bildtelefon hat, kann sich bei uns auch mit dem Bildtelefon bitte sehr gerne melden. Marcel, 21 Jahre alt. Ja, Herr Dumian. Ja. Ich wollte erst mal sagen, dass ich deine Sendung total super finde. Danke. Und dass du so weitermachen sollst. Ja, machen wir. Auch einen schönen Gruß an deine Kollegen. Ja, die hören alle mit jetzt. Und jetzt erzählst du mir von deiner heißesten Nacht. Abgemacht. Ja, letztes Jahr im Juli. Ja. Bin ich am Campingplatz gefahren. Ja. Also ich bin nach Bochum gezogen und von Bochum aus bin ich nach Bonn runter an die Mosel. Mhm. Am Campingplatz. Ja. Ich war schon. Bonn nicht so direkt an der Mosel, aber über Bonn bist du zur Mosel gefahren. Ja, über Bonn, ja. Ja, ist klar. Bin zur Mosel, zum Campingurlaub. Ja. Und da hab ich eine nette Bekanntschaft gemacht. Mhm. Ja, und ich habe halt einen Abend mit ihr verbracht. Mhm. Ein bisschen Sekt getrunken, ein bisschen gelacht, heiß geflirtet. Mhm. Ja, auf jeden Fall hat sie mich nachher eingeladen, mhm, in den Wohnwagen zu kommen. Sie hatte also einen Wohnwagen sogar. Ja, die hatte einen Wohnwagen, bin ich mitgegangen. Ja. Und dann kam es zu heißem Sex. Im Wohnwagen? Sie war ja nicht alleine da. Mhm. Ihre Freundin war mit dabei. Die war auch im Wohnwagen? Ja, die war auch in dem Wohnwagen. Also wir hatten zu dritt Sex. Wusstest du das, als du da reinkamst? Oder nee, das wusste ich nicht, weil ich die andere ja noch gar nicht kennengelernt hatte. Das war die Freundin? Das war die Freundin. Ja. Ja, also auf jeden Fall kam es dann irgendwie zum Sex. Hat dir denn Andrea auch gefallen? Ja, die haben mir alle beide gut gefallen. Die haben mir alle beide gut gefallen und dann kam es zum Sex. Ja, und dann... Ja. Also erst haben wir noch mit Champagner ein bisschen übergossen. Wie? Die Mädels haben dich mit Champagner übergossen? Ja, ne, wir haben Champagner gespritzt in dem Wohnwagen. Ja, ja, ging es aber hoch her. Ja, und dann haben wir das halt von den Körpern abgeleckt. Hey, ja, ja, ja, ja. Und dann? Dann hatte ich mit allen beiden Sex. Ja. Also war eigentlich total gut. Ja. Hat mir super gefallen. Aber? Aber das Blöde ist, ja, ich habe mich in einen von beiden verliebt. Richtig verliebt. Ja, halt, aber die Entfernung ist zu groß. Aber ich meine, wir haben immer noch sehr guten Kontakt, ja schon. Wo wohnen die Mädels denn? Die eine wohnt selber in Bonn. Mhm. Ja, und die andere habe ich gar nicht so großartig mit unterhalten. Naja, also war nur dieser Marcel. Aber, ja, dann, aber die Entfernung Bochum... Ja, die Entfernung Bochum-Bonn ist ja noch nicht so groß. Ja, okay, aber... ist dir doch zu weit. Beziehungsweise ich muss Wochenende arbeiten. Ja. Also, schöne Sexgeschichte mit Champagner und so übergossen mit allem drum und dran in einem Wohnwagen an der Mosel. Ist doch auch schön. Und das war voriges Jahr im Juli, sagst du, ne? Ja, im Juli. Ja? Fiel dir jetzt gerade so ein, ne, bei unserem Thema? Ja, ich hab euer Thema gehört. Ja. Und dann dachte ich, mein Gott, das musst du halt mal loswerden, ne? Genau. Und jetzt weiß es die Welt und wir bedanken uns sehr, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Ja. Darf ich ausnahmsweise mal einen grüßen? der in Bonn wohnt. Naja, ausnahmsweise mal, weil Bonn nicht mehr Bundeshauptstadt ist. Danke schön. Ich grüße die Janine und Alfred aus Bonn. Na wunderbar. Marcel, mach's okay, gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Julia, 21 Jahre alt. Hallo. Hallo. Julia, guten Morgen. Hallo. Ja. Wir unterhalten uns jetzt auch über eine heiße Nacht von dir, die du erlebt hast. Fällt mir auch sehr schwer, darüber zu reden. Schwer fällt dir das? Ja. Eigentlich sind das doch ganz schöne Sachen, oder? Nee, das war nicht so schön. Was war das? Im Nachhinein. Erzähl mal, was passiert ist. Also ich war halt mit meinem Freund im Bett. Mhm. Und dann ist halt mein Vater dazu gekommen. War das bei euch zu Hause? Ja. Mhm. Und die Tür war halt nicht abgeschlossen. Mhm. Und ja, und dann ist er halt reingekommen und erstmal haben wir halt aufgehört und dann hat er sich halt irgendwie daneben gesetzt und hat uns zugeguckt. Hä? Dein Vater hat sich neben euch gesetzt und hat zugeguckt? Ja. Das glaube ich dir nicht. Das war aber so. Warum habt ihr das denn dann mitgemacht? Ja, wir hatten halt ein bisschen was getrunken gehabt und ja, es kam halt irgendwie dazu. Und er hat sich halt auch rausgezogen und irgendwann waren wir halt zu dritt im Bett. Also es war nicht so, dass irgendwie was ging, aber er war halt dabei. Wie betrunken wart ihr? Ja, das heißt, wie betrunken? Wir hatten halt schon was getrunken. Aber so richtig doll nicht betrunken? Halt schon was, ja. Und es war halt vor 2 Tagen und ich bin seitdem von zu Hause abgehauen. Und dann halt keinem mehr von beiden irgendwie... unter die Augen gucken. Ich muss jetzt nochmal sagen, ich kann das gar nicht glauben, was du mir erzählst. Du bist eine erwachsene junge Frau von 21 Jahren. Dein Freund ist wie alt? 22. So, und ihr macht so etwas mit. A, duldet ihr, dass der Vater zuguckt und dann duldet ihr auch noch, dass der Vater sich auszieht. Ja, mein Freund fand es sehr gut. Der fand das gut? Ja. Warum fand er das denn gut? Ja, weil ihr anscheinend bi ist. Das habe ich halt auch erst da erfahren. Und dann lag der Vater nackt mit euch im Bett. Ja. Aber hat er dich angefasst auch? Mich nicht, nee. Aber deinen Freund? Ja. Und ist da richtig was abgegangen zwischen den beiden? Ja. Was denn? Haben die sich gegenseitig einen runtergeholt oder wie? Sie haben sich halt schon berührt und alles, ja. Mhm. Und wie endete das Ganze dann? Es endete irgendwann, dass halt mein Vater aus dem Zimmer gegangen ist. Und ja, wir sind eingeschlafen, am nächsten Morgen bin ich halt abgehauen. Hast du dann mit deinem Freund nicht mehr darüber geredet in der Nacht? Nein, seitdem nicht mehr. Ich bin sofort weggegangen. Nein, ich meine auch in der Nacht, als der Vater dann rausgegangen war. Nee. Auch nicht mehr. Du bist dann abgehauen von zu Hause. Ja. Jetzt habe ich gar nicht richtig mitgekriegt. Hast du auch keinen Kontakt zu deinem Freund im Moment? Nee, überhaupt nicht mehr. Ekeln dich beide Männer an? Bitte? Ekeln dich beide Männer an? Ja. Und wo bist du jetzt? Ich bin meiner Freundin jetzt. Und hat dein Vater dich schon gesucht? Ich weiß es nicht. Was ist mit deiner Mutter? Meine Mutter weiß davon nichts. Die wohnt aber auch in dem Haus. Ja, aber im Moment ist sie nicht da, deswegen hat sie es noch nicht mitgekriegt. Aber die wird doch schon erfahren haben, dass du weg bist. Oder nimmt man das nicht so ernst, wenn du mal ein paar Tage ausbürgst? Ja, eigentlich müsste man es schon ernst nehmen. Mhm. Also ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch, wie gesagt, nicht, ob sie schon was davon weiß. Man weiß ja auch nicht, wie ich nochmal nach Hause kommen soll, oder... Was machst du vom Beruf? Ich studiere im Moment. Mhm. Kannst du denn... Hast du genug Geld, dass du alleine leben kannst? Kannst du dir eine eigene Wohnung leisten? Ein Zimmer? Ja, ich weiß es nicht. Also, deswegen müsste ich halt auch nochmal mit meinen Eltern sprechen insgesamt. Aber ich kann im Moment meinem Vater nicht mehr unter die Augen treten. Mhm. Und meinen Freund will ich auch nicht mehr sehen. Hat dein Freund denn schon versucht, dich ausfindig zu machen? Ja. Und du blockst aber ab, oder? Ja. Du lässt dich verleugnen? Ja. Hm. Ich meine, Julia, mit deinem Freund solltest du auf jeden Fall mal als Ersten reden, finde ich. Ja, aber das kann ich nicht. Warum nicht? Weil ich ihn nicht mehr angucken kann. Weil es mich davor so ekelt. Mhm. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 3 Monate. Achso, das war dann noch recht frisch. Das ist ja eine dubiose Geschichte, die du erzählst. Hm. Hast du das von deinem Vater schon mal gedacht oder erahnt? Nee, überhaupt nicht. Erahnt? Mhm. Gar nicht. Also es war eigentlich eine normale Ehe. Mhm. Hatte der Vater eigentlich viel getrunken? Bitte? Hatte der Vater eigentlich viel getrunken? Das weiß ich nicht. Aber das merkt man doch, man kennt seinen Vater doch, ob er zu ist oder ob er ganz normal ist. Aber in solchen Momenten kenne ich meinen Vater nicht, deswegen. Mhm. Also ich war, ja. Wie lange kannst du ihn jetzt eigentlich wegbleiben? Du brauchst ja wieder irgendwann wieder neue Sachen und... Ja, die kann auch eine Freundin holen. Also ich meine, es geht halt nur darum, dass ich irgendwann halt mal wieder nach Hause muss. Spätestens, wenn meine Mutter wiederkommt. Und ich kann auch was soll ich meiner Mutter erzählen? Das wollte ich dich gerade fragen. Wie willst du mit deiner Mutter umgehen? Du musst ihr ja irgendwas erklären, warum du weggegangen bist. Bist du das einzige Kind? Nee. Lebt noch ein anderes Geschwister im Haushalt? Ja. Mhm. Meine kleine Schwester, aber da kann ich sowas, also das wird sie auch viel zu sehr belasten. Ich finde auch, dass du vielleicht erstmal noch ein bisschen dir ein bisschen Zeit geben solltest. Du kannst ja noch ein paar Tage so in dem Zustand leben, ne? Bei der Freundin, das geht. Ja, das geht schon. Aber da muss irgendwas passieren, dann musst du halt, dann musst du dich für irgendwas entscheiden, dass du entweder mit dem Vater redest oder mit den Eltern zusammen oder mit der Mutter. Ich wollte meiner Mutter erzählen. Mhm. Und ich meine, meine kleine Schwester, die wird auch drunter leiden. Und das Gespräch mit dem Vater ist völlig unmöglich. Nee, das kann ich nicht. Mhm. Das kann ich gar nicht. Mhm. Und ich meine, ich will auch nicht, dass meine Eltern sich jetzt trennen oder sowas. Mhm. Und ich meine, das wird... Dann bleibt ja gar nichts anderes übrig, Julia, als erstmal den Kontakt einzufrieren zu den Eltern, dir deine Klamotten da rauszuholen, entweder selbst oder durch jemand anderen. Und vielleicht kannst du nach einer gewissen Zeit, wenn du einen Abstand gewonnen hast, vielleicht doch mit dem Vater mal reden und ihn fragen, wie er sich das vorstellt, wie das weitergehen soll. Zu Hause bin? Wie? Was soll ich meiner Mutter sagen, warum ich nicht zu Hause bin? Mhm. Ja, du musst dir dann, wenn du die Ehe nicht gefährden willst, musst du dir irgendeine Lüge ausdenken. Ich kann meine Mutter auch nicht anlügen. Mhm. Ich meine, im Prinzip müsst ihr ja wissen, mit was für einem Idiot sie zusammen ist. Mhm. Wie ist denn das bisher so? Hast du mit was für einem Idiot? Hast du denn bisher den Eindruck gehabt, hast du ein gutes Verhältnis zu dem Vater gehabt? Normales, ja. Normales, Also völlig normales. Mhm. Eigentlich, ich versetze mich so gerade in deine Situation. Was nutzt es, eine Ehe zu schützen, die auf einer Lüge aufbaut? Insofern wäre es vielleicht doch der korrekte Weg, es deiner Mutter zu erzählen. Das ist ein sehr schwieriges Problem. Zumal dein Vater ja auch die Angst haben muss, dass du ihr das erzählst, ne? Ja, und vor allem mit meinem Freund, das ist halt auch... Das ist die nächste Problemebene, ja. Aber da kannst du ja wirklich noch ein bisschen Zeit lassen und erstmal ein bisschen Gras für dich drüber wachsen. Aber du musst mit den Eltern jetzt irgendeinen Konsens... Ja, ich kann meiner Mutter ja auch nicht sowas erzählen. Letztendlich kannst du deiner Mutter das durchaus erzählen. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Er hat es ja gemacht. Weil es ziemlich übel ist. Es ist übel, aber das, was er gemacht hat, ist genauso übel. Ja, aber ich kann meiner Mutter ja nicht sowas erzählen. Also ich meine... Die wird einen Herzschlag kriegen. Hm. Ich finde schon, dass sowas zumutbar ist. Wenn ein Ehepartner so etwas tut, musst du damit rechnen, dass der andere Partner das erfährt. Und er hat ja einen Betrug auch begangen. Zwar auf sehr ungewöhnliche Weise, aber einen sehr schlimmen Betrug. Er hat sogar mit seiner eigenen Tochter nackt im Bett gelegen. Also das muss man sich mal vorstellen. Ne? Es ist doch nichts passiert zwischen euch, aber immerhin. Ja, bin ich auch froh. Also, je mehr wir reden, merke ich, Julia, dass ich schon der Meinung bin, du sollst das deiner Mutter sagen. Ich finde das in Ordnung, ich finde es richtig. Es ist ehrlich. Und was daraus resultiert, es ist dann halt so. Hm? Ja, wie soll ich meinem Vater wieder unter die Augen treten? Das geht ja auch nicht. Eigentlich wäre es an ihm, zu dir dann irgendwie Kontakt zu suchen und irgendwie versuchen, ein Gespräch aufzubauen. Möchtest du mit meinem Psychologen vielleicht nochmal Wort sprechen, Julia? Ja. Ja, dann leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, aber ich möchte erstmal noch meine Freundin grüßen, die jetzt aufgenommen hat. Ja, okay, aber dann ist aber Schluss für heute. Okay. Das war's. Gut. Julia, tschüss. Tschüss. Hat sie gar nicht mehr den Namen gesagt. Naja, hätte sie tun können. 1.35 Uhr und 30 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. 37 und 39 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt heiße Nächte. Weil wir eine heiße Nacht haben, heute heißt das Thema heiße Nächte. Erzählt mir von eurer heißesten Nacht, die ihr je in eurem Leben erlebt habt. Egal, ob es draußen wirklich heiß war oder ob es vielleicht nur wo auch immer heiß war. 0800 5678 111. Die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 5678 110. Alles gebührenfrei, kostet euch keinen Pfennig, wenn ihr hier anruft. So spendabel sind wir. Thomas, 22. Grüß dich. Ja, hallo Domian. Das ist ja endlich mal ein Wunder, dass man zu dir mal durchkommt. Ja, manchmal ist es ein Wunder. Manchmal ist es ganz einfach. Ja, also ich höre dich erstmal auf Kabel 105,55 hier in Desert, da ich leider nur einen alten DDR-Fernseher habe und dich leider nicht live im Fernsehen sehen kann. Ja, wie schade. Von wo rufst du an? Von? Aus Dessau. Von Dessau, Sachsen-Anhalt, aber Elbe. Ja, wie schön. Schöne Grüße nach Dessau, nach Sachsen-Anhalt. Ja, also mein Erlebnis ist vor circa 3 Jahren, da habe ich noch in Berlin gewohnt, da habe ich auch jeden Abend deine Sendung im Fernsehen verfolgen können. Ja. Das war immer riesig, sage ich mal. Aha. Und nur zu meinem Erlebnis, also es war ja, wie schon gesagt, vor circa 3 Jahren. Mhm. Ich war nachts zu geschlagener Stunde unterwegs in der Berliner S-Bahn. Mhm. Und dort habe ich halt ein 2- bis 3-jähriges älteres Fräulein kennengelernt. Ja. Wir sind in unsere Unterhaltung gekommen und da haben wir gesagt, gehen wir doch am Wannsee in der Disco. Ja. Es war ziemlich warm draußen, so eine schwülwarme Nacht. Ja. Und die Disco war ziemlich voll und man wollte uns einfach nicht mehr reinlassen und hat sie halt den Vorschlag gemacht, dass wir halt so einen Spaziergang am Wannsee machen. Mhm. Und naja, das halt so schwül drückend war und man einfach nicht mehr weiter machen konnte, hat sie gesagt, nehmen wir doch ein kleines kühles Bad im Wannsee. Ja, genau, das habe ich mir jetzt auch gedacht, dass sie das vorgeschlagen hat. Ja, und ich dachte, ja, wir haben aber keine Badeklappe. Und da hat sie gesagt, sei es nicht so, sei es nachts 1, halb 2, sei ich, da guckt doch keiner. Ja. Sie fängt sich an auszuziehen und springt in den Wannsee und sagt, na komm doch hinterher. Du warst noch angezogen? Ich war noch angezogen. Und du ich warst mal ganz perplex, dass die so ruckzuck aus dem Kleid raus war, und der Unterhose, dass die ruckzuck war die im Wannsee drin. Ja. Und dachte, naja, ich möchte nichts hinterherstehen. Ja. Hab mich rumgedreht, hab mich auch ein klein wenig geniert. Ja, ist nicht. Wie man so schön dazu sagt. Ja. Und naja, ich bin aber dann trotzdem hinterhergegangen und sind immer ein paar Runden geschwommen. Auch ganz nackt? Ja, schlitterfasernackt, also sozusagen, wie man so sagt, schön ein FKK-Bad. Ja, ich dachte, du wärst jetzt mit deiner Schießerunterhose ins Wasser gegangen. Ja, also die Unterhose wäre ein bisschen schlecht gewesen, ich hatte bloß eine Hose an. Ah, so einer bist du. Naja, okay. Also das war eine, so eine, wie sagt man, zu so einer Art Bermuda-Shorts war das. Ach so, ist klar. So, dann seid ihr nackt im Wannsee geschwommen in der Nacht vor 3 Jahren und dann? Ja, also wir haben mehrere Schiffe vorbeifahren sehen, die mit uns unterwegs waren, die Disco-Schiffe, die sogenannten, ne? Ja, sehr romantisch. Ja, die haben uns auch zugerufen und gewunken und dachten, 2 FKK-Bader. Und vom Weiten haben wir dann halt dann auch gesehen, sagt, oh, da kommt eine Wasserschutzfüllezeit, da verstecken wir uns. Man sagt, wieso, wir schwimmen doch hier, nur das ist noch nicht verboten. Ja. Und die fahren vorbei und nehmen, kommt der Scheinwerfer rüber, sagt, was sucht ihr hier? Ja, wir baden, und na, dann schwimmt weiter und speck war der Scheinwerfer. Mhm. Ist denn da noch was passiert? Ach, naja, dann sind wir aus dem Wannsee rausgegangen. Ja, ich dachte, jetzt wäre der... etwas ins Grüne gelegt. Ja. Und dann ist es halt so nach ein paar Minuten so zum kleinen Quickie gekommen, wie man dazu sagt. Na, immerhin, ne? Ja, und immer wenn ich an dieses Erlebnis denken muss, sage ich mal, habe ich wieder einen Haken in der Hose. Also, immer wenn du an den Wannseestrand denkst, ne? Mhm. Am Wannseestrand ist es ja passiert, ne? Ja. Der kleine Quickie. Ja. Erregt es sich heute nach 3 Jahren noch immens. Ja, besonders wenn ich an das junge Fräulein denke. Das junge Fräulein. Wenn die jetzt zuhört. Wie ist das junge Fräulein denn mit Vornamen? Das war die Simone. Das junge Fräulein Simone. Leider nicht von ihr. Ich hatte zwar damals ihre Telefonnummer, aber diese Nummer ist leider nicht mehr zu erreichen. Thomas, Quickie am Wannsee. Ja. Ne? Das war dann die schöne Nacht. Und dann, wie ging das dann weiter? Naja, wir standen dann, weil ich noch in Berlin gewohnt habe, in telefonischen Kontakt. Wir hatten eine Vorwahl von München gehabt. Mhm. Und naja, weil die Telefonate gingen ins Geld, man fing an, sich Briefe zu schreiben. Und so verlepperte sich das. Ja, weil ich bin dann nach meinen Eltern zurückgezogen. Mhm. seitdem jetzt habe ich meine eigene Wohnung und seit ich meine eigene Wohnung habe, ist er leider nicht mehr telefonisch zu erreichen. Ja. Und ich dachte, falls er deine Sendung kurz hat, dass ich bei dir meldet, dass ihr meine Nummer weitergeben ja, könnt. Ja, ich meine, ihr wohnt zwar nach wie vor dann noch sehr weit auseinander, aber ihr könntet ja, du könntest ja mit dem Fräulein mal ein bisschen Telefonsex machen oder so. Wäre besser als nix. Ja, das mache ich mit meiner derzeitigen Freundin. Ach so, wenn ja. Die anruft und ich weiß, dass sie anruft. Du hast eine feste Freundin im Moment. Ja. Dennoch hättest du mit dem Fräulein gerne Kontakt aus München. Ja, also unverbindlich, wenn es geht, was sie beruflich macht, wie ja. Sie in der Zeit ergangen ist. 3 Jahre sind sie immerhin. Und man kann dann mal gemeinsam über das Erlebnis reden, ne, vom Wannsee. Ja, genau. Da gibt es viel zu besprechen noch. Naja, vielleicht ist ja was daraus entstanden, man weiß es ja einfach nicht. Ja, ich will es nicht hoffen. Ich hoffe, das heißt, ihr habt ja keine Gummis benutzt. Ja, genau. Es ist unglaublich, was ich hier immer hören muss. Ehrlich. Naja, also nee, ich bin halt ein Typ aus der ehemaligen DDR. Ja, und? Sowas groß nicht, ne? Ja, aber Thomas. Naja, also... An jeder Ecke gibt's die zu kaufen jetzt. Naja, daran hatten wir halt nicht gedacht und... Ich will, dass ihr immer dran denkt. Ja, jetzt denke ich immer dran. Jetzt ja. Also, ein schönes Erlebnis vom Wannseestrande. Ich danke für den Anruf, ja. Thomas, und schöne Grüße nochmal an Dessa. Ja, okay. Tschüss. Tschüss, mach weiter so. Ja, tschüss. 26 Jahre alt ist sie oder er und ich spreche erstmal aus Suhail. Ja, richtig. Ein Mann. Und der Mann heißt Suhail. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, das ist richtig ausgesprochen. Aber lieber Suhail, du musst jetzt erstmal bitte deinen Fernseher oder dein Radio ganz leise drehen. Das können wir uns nicht ist das okay so? Unterhalten. Ja, ich glaube ja. Woher kommt dieser Name? Aus Tunesien. Aus Tunesien, ja. Suhail. Aus Tunesien und ich bin hier seit 7 Jahren und mache ein Maschinenbaustudium. Ah ja, das ist schön. Und hast du die heißeste Nacht in Tunesien erlebt oder in Deutschland? Nee, die habe ich in Tunesien in Hammamet erlebt. In Hammamet? Ja, da war ich auch schon mal. Und zwar, das waren 3 Tage, bevor ich nach Deutschland wiederkomme. Ja. Und ja, ich saß mit meinem Bruder in der Diskothek und dann haben wir 2 Franzosen kennengelernt, ja. Franzosen oder Französinnen? Französinnen. Ja, also 30 und 29. Mhm. Ja, und das ging ziemlich schnell und irgendwie vom Reden ist dazu Knutschen gekommen und da die auch nach 2 Tagen Tunesien verlassen musste, also jetzt nach Paris fliegen musste, haben wir uns für den Tag danach verabredet. Und wir haben uns dann Tag danach getroffen und ja, sie wollte halt nur, dass ich mit ihr auf dem Zimmer komme. Ja. Ja, aber da waren die Wache da und die haben uns also das nicht erlaubt, ist klar, laut Gesetz. Wie die Wache? Welche Wache? Die Hotelwache? Oder? Ja, die Hotelwache. Die haben einfach einmal auf dem Zimmer aufgepasst. Also, Ja, und ich kannte so einen Platz am Strand, wo man immer da, weiß ich nicht, so mit dem Auto fahren kann. Weil es gibt auch eine Strandwache in Tunesien, die sehr streng ist. Mhm. Und da darf man eigentlich nach 12 Uhr nicht so rumlaufen, oder? Ja. Und da ich in Tunesien einen Geländerwagen hätte, wo man mit im Strand richtig fahren kann, und die Ecke könnte ich auch, der Typ da immer aufgepasst hat, bin ich hingefahren und habe uns gemütlich gemacht, die 2 Sitze vom Auto erstmal nach vorne. Und also du mit einem Mädchen, oder wie? Ja, mit einem Mädchen. Ein ja. Mädchen. Ein Franzose, die Franzosen. Und ist mir danach eingefallen, dass ich kein Kondom dabei hatte, weil ich die immer aus Deutschland mitgebracht habe und die Tunesen ein bisschen schwer zu kriegen sind. Wir haben keinen Kondomautomaten oder so. Ja. Aber ich erstmal habe die da gelassen bei dieser Typ, der aufgepasst hat, und bin ich rumgelaufen, erstmal in rumgefahren in Hammamet und habe nach Kondome gesucht. Wie, wie aufwendig. Und die Frau musste dann da am Strand warten. Ja, war es besser, weil wir hatten ziemlich viele Polizeikontrolle damit abends und vor allem, wenn man ein Auto mit einem tunesischen Kennzeichen hat, der wird oft angehalten. Und also hast du ein Kondom gefunden? Ja, dann habe ich noch eins geschafft, ein Freund von mir wohnt da, musste ich bei ihm um 2 Uhr klingeln. Und wie lange hat es gedauert, bis du es gefunden hast? Eine Stunde hat das gedauert, so ungefähr. Und du bist zurückgefahren und die Frau war wirklich noch da? Ja, die war noch da, ja. Und dann? Ja, aber dann habe ich noch ein paar Getränke mitgebracht, aber dann weiß ich nicht, so 6 für 3 Stunden gehabt im Auto, weil sie so begeistert von Araber war und sie das unbedingt nicht verpassen wollte. Also die Sexlust ist nicht irgendwie abhanden gekommen durch die Warterei. Nee. Im Gegenteil. Das hat sie noch heißer gemacht. Ja. Sie hat wahrscheinlich gedacht, hoffentlich kommt er bald, ne? Ja, die hat also auf mich gewartet, richtig, weil der Platz, wo wir waren, war nicht so weit vom Hotel, wo sie gewohnt hat. Also sie hatte praktisch auch nach Hause fahren können, ja. Und dann habt ihr 3 Stunden Sex gehabt? Ja. Am Strand quasi. Am Strand, ja. Mhm. Und das Beste dran, wir haben so lange gemacht, bis es hell war. Ja. Und bis die, weil die Wache, die wechselt ja da. Ja. Und mir ist gar nicht angefallen, weil der Typ da aufgepasst hat, nachts, mhm. den kannte ich sehr gut. Ja. Und der hat mich nicht gewarnt, dass er Feierabend hat und dann, dass er ihm ein anderer da ja. ablöst oder wie man. Aber der aufgepasst hat, hat euch nicht beobachtet die ganze Zeit. Nee, hat er nicht. Der war nur aufgepasst, dass also auf dem Strand aufgepasst, der wusste, der kennt mich auch. Ja, ist klar. Und dann kam irgendwann ein anderer Wächter. Ein anderer, ja, und ja, wir waren noch nackt leider im Auto. Mhm. Und da die Touristen ist, also für sie ist ja kein Problem, die mhm. dürfte dann nach Hause. Und ich war auf der Wache 2 Stunden, bis ich der Freund, von dem ich den Kondom geliehen habe, nochmal angerufen habe und gebetet habe, dass er mit seiner Mutter kommt, damit die unterschreiben, damit ich ganz frei bin. Also eine sehr komplizierte Nacht, ne? Erstmal 1 Stunde Suche nach einem Kondom, dann 3 Stunden tollen Sex und dann, das endet alles in der Polizei, auf der ja, Polizei. Das Problem bei uns, dass es nicht so frei ist, dass man jetzt ja, ich weiß, ja. am Strand Sex ja. hat und... Eine heiße Nacht in Tunesien. Ja, in Hammamet. In Hammamet. Ich danke, dass du angerufen hast. Bitte schön. Tschüss, Gülheim. Okay, tschüss. Silke, 22 Jahre alt. Hallo, Ronja. Hallo, Silke. Oh, ich bin ganz nervös, aber jetzt... War es bei dir auch in Tunesien? Nein, das war hier in Deutschland. Und wie war es oder was war? Ja, es war auch heiße Sexnacht bei uns. Und zwar, ja, ich muss dazu sagen, also ich bin jetzt 2 Jahre mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und... Ja, ich sag mal, wir sind schon beide schon immer recht offen und locker und mhm. haben halt viele heiße Nächte und hatten unter anderem auch schon ab und an mal so ein Dreier, so mit zweiten Mann dabei halt. Mhm. Und ja, eine besonders heiße Nacht, die möchte ich dir jetzt erzählen, das war dann, dass ein befreundetes Pärchen hier war bei uns. Mhm. Wozu ich sagen muss, mit dem Mann von ne, diesem Pärchen hatten mhm. wir halt auch schon mal zu dritt was gehabt. Ah, ja. Es war also so nicht neu und sie ist halt auch ziemlich locker und dann haben wir hier gesessen und getrunken und schöne Spiele gespielt, so Monopoly und Kartenspiele und ach so, ne? Also ganz normale Spiele erstmal. Ganz mal. Normale mhm. Spiele, ja, aber die wurden dann nicht mehr ganz so normal, weil wir die dann so abgeändert haben, dass man, ja, wenn man irgendwie verloren hat, beziehungsweise wenn man jetzt ins Gefängnis musste, dass man halt ein Kleidungsstück auswählen musste. Ja, ja. Ja, so, dass halt irgendwann alle später nackt hier saßen. Ja. Und dann auch schon ein bisschen hier rumgeknutscht haben und so. Also anfangs erstmal nur jeder mit seinem Partner. Mhm. Und dann haben die beiden Männer die nette Idee gehabt, wir gehen jetzt mal ins Schlafzimmer und verpassen euch eine schöne Massage. Mhm. Ist ja immer ein schöner Einstieg mhm. so. Was wir dann auch getan haben. Mhm. Wobei das dann auch ja sich recht schnell verteilte, dass also nicht nur mein Freund mich massiert und ihr Freund sie, sondern ja jeder jeden irgendwie mhm. mal so. Und auch schon mal die Frau... Die das Mädel dich massiert hat? Anfangs noch nicht. Nee. Noch nicht ne? Erstmal blieb es dann nur so Mann-Frau-Konstellation. Mhm. Das änderte sich dann also hinterher auch. Also ich sag mal, es ging dann also auf alle Fälle bis zum Äußersten, so dass ich also auch mit ihrem Freund geschlafen mhm. habe. Und mein Freund auch mit ihr, wo ich sagen muss, dass das für mich ganz neu war. Also wir haben noch nie eine Frau dabei gehabt. Was war das unangenehm für dich? Nee, gar komischerweise gar nicht. Mhm. Also ich habe eigentlich immer gedacht und zu ihm auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich sowas könnte. Mhm. Und also das war dann ein richtiger Vierer, ne? Ein richtiger flotter Vierer. Ja, genau. Auch so, dass es dann durchaus auch heißen Sex zwischen dir und der Frau gab und zwischen den beiden Männern? Nee, zwischen den beiden Männern gar nicht. Ja, gar nicht. Leider. Mhm. Leider, hättest du gerne. Hättet ihr gerne. Ja, ich finde es nicht schlecht. Und mein Freund, der hat also mit einem anderen Freund von uns hin und wieder auch mal so ein bisschen. Mhm. Also er ist nicht ganz abgeneigt. Mhm. So, aber so der andere Mann, der hat das halt irgendwie noch nie gemacht und der... Ach, beim nächsten Mal macht er, traut er sich das schon. Ja, genau. Wer gibt's denn? In dieser Nacht halt das erste Mal dann auch richtig Sex mit einer Frau gehabt. Mhm. Das ergab sich so, das fand ich also auch ziemlich geil und ich fand es also echt wahnsinnig, zu merken, wie mich das erregt hat, meinen Freund mit einer anderen Frau zu sehen. Das hätte ich also nie gedacht. Was ist denn daraus dann entstanden? Gab es dann eine Fortsetzung von dieser tollen Nacht mal irgendwann? Bis jetzt noch nicht. Also was danach jetzt nochmal war halt ein 3 Jahre mit ihm. Mit ihm? Das war jetzt, ja, letzte Woche Donnerstag hatten wir das nochmal. Da konnte sie aber nicht, weil die haben auch ein Kind. Also so wie du das jetzt geschildert hast, scheint es ja allen Leuten, allen Beteiligten sehr gut gefallen zu haben. Ja, hat riesen Spaß Spaß ich, gemacht. Ich nehme dann mal fest an, dass das seine Fortsetzung schon findet jetzt in der nächsten Zeit. Vielleicht in der einen oder anderen schönen Sommernacht demnächst. Ich denke, wenn sich das wieder ergibt, dass wir zu viert zusammensitzen. Und ihr Monopoly spielt, ne? Was jetzt vielleicht bald ein Hindernis sein könnte, ist, ich bin mittlerweile im 5. Monat schwanger. Ich weiß nicht, ob ich so in ein paar Monaten damit zum dicken Bauch dann noch so... Aber die Schwangerschaft geht auch vorbei und dann kann man wieder zum normalen Alltag zurückkehren. Eben. Das soll uns nicht hindern. Schöne Zeiten wünsche ich euch vielen. Ja. Alles Gute. Viel Spaß noch mit der Sendung. Vielen Dank. Das ist echt klasse. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Diana, 29. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Was hast du mir zu erzählen? Tja, was habe ich dir zu erzählen? Also ich habe es geht um die erste gemeinsame Nacht mit meinem Mann. Ja. Den habe ich am 21. Februar vor 2 Jahren kennengelernt. Ja. Und es trug sich so zu, dass wir uns nach 3 Tagen wieder getroffen haben in einem italienischen Restaurant. Dort war es auch ganz spannend, und zwar deswegen, weil mein Mann kaum Deutsch gesprochen hat. Mhm. Er hatte dann noch einen Dolmetscher mit dabei. Und woher kommt er? Aus Albanien. Aus Albanien, mhm. Ja, er hatte dann versucht, zwischen uns zu vermitteln. Und nachdem das Restaurant geschlossen hatte, sagte er, okay, fahr uns nach Hause. Mein Mann hat gesagt, er muss früh morgens um 5 Uhr aufstehen. Und ich sage, kein Problem. Mhm. Nachdem wir fast 2 Stunden durch die Stadt gefahren sind und dieses Ziel nicht gefunden haben, mit Hilfen von rechts und links endlich dort angekommen sind, sagte dann der Kollege von meinem Mann, ich wünsche euch noch eine schöne gute Nacht, ich gehe dann schon mal nach oben und schick mir bitte den Sellmann etwas später hinterher. Mhm. Ich sage, jawohl, kein Problem. Die Autotür ging zu. Ich muss dazu sagen, es war Februar, es war arschkalt, aber wirklich arschkalt. Mein Mann war angezogen, als wenn wir in Sibirien sind, und ich hatte einen Trabant. Mhm. Und jeder, der einen Trabant kennt, der weiß, dass da die Heizung kaum funktioniert. Und wenn das Auto steht, dann ist natürlich auch die Heizung aus. Ja. Tja, lange Rede, kurzer Sinn. Als, wie gesagt, der Kollege von meinem Mann ausgestiegen ist, dachte ich, also es kann ja nun nicht das Ende vom Lied gewesen sein. Jetzt muss es erstmal weitergehen. Mhm. Mein Mann hatte einen langen Mantel angehabt, unten drunter noch ein Jackett, eine Weste und noch ein Hemd. Ich dachte, oh mein Gott, bis ich das aufgeknüpft habe, haben wir es morgen früh. Ja. Naja, es ging aber dann doch alles ziemlich schnell. Im Trabant. Ja. Ich kann dir sagen, eng und kalt. Eng und kalt im Trabant, und er hatte einen langen Mantel an. Ja. Aber du bist an alle wichtigen Gegenstände gekommen. Ja. Und er auch. Ja. Das Problem war nur, dass ich das Lenkrad zwischen meinen Beinen hatte. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie in einem Trabant gesessen. Ich kenne dieses Auto natürlich und ich weiß, dass es ein sehr kleines Auto ist, ne? Ja. Kann man denn da überhaupt? Man kann. Ohne Ende. Man kann ja in dem kleinsten Raum, ne? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, ne? Ja. Selbst im Trabant. Ja, und das Gute an dem Trabant ist, man greift nach diesem Sitzkurbelhebel, der da an der Seite ist, und die Sitze, die fallen nach hinten. Ach. Und man hat eine richtig große Spielwiese. Das geht beim Trabant. Das geht im Trabant. Das ist ja grandios. Ja, das Schlimme an der ganzen Sache war, wir standen auf einem Parkplatz unter einer großen Laterne. Ja. Und alle Leute, die vorbeigegangen sind, die dachten, was ist denn da los, und haben dann ab und zu mal an die Scheibe geklopft. Aber das hatte den Vorteil, dass ihr dann auch gut alles sehen konntet, ne? Naja, die Scheiben waren von innen mächtig beschlagen. Die haben dann ab und zu mal mit dem Finger ein Guckloch gemacht und dachten, ach, Jemini, die kennen wir auch. Wie lange dauerte das da in dem Trabant? Ja, ich würde mal so sagen, um die 3 Stunden. So lange? Ohne Heizung? Ohne Heizung. Und dann hat alles noch funktioniert? Alles funktioniert. Ich kann es gar nicht glauben. Yeah. Das war der Einstieg in eure Beziehung, in eure Ehe. Ja, wir sind noch nicht verheiratet, wir arbeiten daran. Ja, aber es soll dann noch mal so kommen. Ja, es soll so kommen. Wir arbeiten, wie gesagt, daran. Habt ihr immer noch einen Trabant? Nein, jetzt nicht mehr. Wie schade auch, ne? Ja, wie schade. Wir hatten danach noch mal einen größeren Trabant, aber da hat es nicht so viel Spaß gemacht. Nein, solche Sachen kann man auch gar nicht wiederholen. Das passiert dann einmal, das ist toll, und das ist dann auch so ein Unikat, ne? Das ist einmalig einfach. Ja, genau. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Alles Gute. Schönen Tag noch. Danke, tschüss. Lars, 19 Jahre alt. Hallo, hi. Domian. Ja, Lars, schönen guten Morgen. Morgen. Domian. Ja. Ich möchte mit dir reden über mein heißestes Sexerlebnis. Das mache ich sehr gerne. Ich rede sehr gerne mit dir über das. Also erstmal bin ich enttäuscht von dir, dass du nicht weißt, wie groß ein Trabant ist. Ja, das muss ich dir mal sagen. Ja, ich kann ja nicht in jedem Auto gesessen haben. Ich habe noch nie in Ferrari gesessen. Ja, ich auch nicht. Haben wir ja was gemeinsam. Ja. Okay, ich lege jetzt am besten gleich mal los. Bitte. Ja? Und zwar folgendes, also ich bin letztes Jahr im Sommer, bin ich nach Nepal geflogen, ne? Mhm. Und von Frankfurt, und ich bin da so mit einem Kumpel hin, wir sind da also ins Flugzeug eingestiegen und saßen in allerletzter Reihe, ne? Also direkt an der Bordküche. Mhm. Und eine wunderschöne Stewardess mit dabei, natürlich, knackig, braun gebrannt von der Sonne. Welche Fluglinie? Das war die Lufthansa. Die Lufthansa? Ja, klar. Schleichwerbung. Ja, jedenfalls, wir flogen so eine Weile, es wurde dunkel draußen und die meisten haben geschlafen, ne? Wir hinten so gesessen, noch ein bisschen so gequatscht. Ja. Und dann irgendwann hatte ich natürlich auch Durst, ne? Dachte ich mir, jetzt musst du was trinken, aber ja, es kam keiner mehr, ne? Ja. Also bin ich in die Bordküche und habe nach einer Fanta gefragt. Mhm. Und die Fanta, die ist mir dann auch gegeben worden und ja, so aus diesem Gespräch hat sich dann etwas mehr entwickelt und ja, wir hatten dann ein kleines Quickie in der Bordküche. Mit der Stewardess? Mit der Stewardess. Es ist kaum zu glauben. Original, und ich dachte mir auch so, da ist es weit her mit unserer Flugsicherheit, aber es war in Ordnung. Also, so schnell ging das, du wolltest nur eine Fanta haben und... Naja, das hat schon etwas gedauert, wir haben uns kurz, also was heißt lange, wir haben uns aber dann unterhalten. Aber dann bist du aber auch ein Draufgänger. Da hast du doch... Ich sag mal Erwing. Wie? Ich sag mal ein wenig, ja. Ein wenig, ja, ich vermute mal beinahe, dass du das doch sehr forciert hast, ne? Du hast dir Komplimente gemacht, du bist scharf an sie rangefahren. Naja, Domian, also sie hatte einen kurzen Rock an und ich wollte es, also ich meine... Naja, nun gut, aber manch ein Mann will es und tut's nie, ne? Das schon, naja, in der Hinsicht bin ich halt ein bisschen anders. Und also die Ironie dieser Geschichte ist eigentlich, wir sind dann dort angekommen, hatten unseren Urlaub diese zwei Wochen, ne? Mhm. Und der Rückflug natürlich auch wieder mit Lufthansa, ne? Sag jetzt bitte nicht, dass sie wieder da drin saß, in der Linie. Saß wieder drin. Aber wir hatten keinen Sex. Ja. Was hat denn dein Kumpel gesagt, als du dann aus der Küche zurückkamst mit deiner Fanta hoffentlich in der Hand? Hat er dir das geglaubt? Na Moment, also ich habe ihm dann gesagt, das war eine sehr spritzige Fanta, habe ihm die Geschichte erzählt und wir sind also wirklich sehr, sehr gute Freunde. Haben uns das, also wir erzählen uns alles und also wir haben mächtig gefeiert, das kann ich dir sagen, weil naja. Wollte ich mein, er sich nicht dann auch eine Fanta holen? Ja, er wollte schon, das Problem ist, er ist vergeblich nicht, ne? Achso, ah ja. Ja. Also Treue selbst bis über die Wolken. Treue bis über die Wolken. Ich finde, ich habe das richtig gut hingekriegt. Ich habe gekoppelt Sex über den Wolken und eine heiße Nacht, denn wir sind ja nachts geflogen. Also dachte ich mir, passt doch prima zu deinem heutigen Thema. Perfekt. Und die Schlussmusik fängt an und die Geschichte ist zu Ende erzählt. Ja. Das ist wirklich wie im Film. Das ist Hollywood hier. Ja, wir beide sind ein Paar, Domian. Ja, ich sag's dir, das klappt wunderbar. Wir sind völlig eingespielt aufeinander. Würde ich auch sagen. Also ruf ich dann morgen wieder an, oder was? Ja, wir können immer wieder miteinander reden. Ich glaube, du hast viele, viele nette Sachen noch zu erzählen. Ja, sicher. Aber sowas hatte ich halt nicht nochmal, leider. Lars, danke für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, in der Technik, das war Leo Scholten. Morgen Nacht, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Sind wir da, klar. Radio 1 Live, WDR Fernsehen, 1 Uhr mit einer freien und offenen Telefon-Talkshow. Und das heißt dann, dass ihr euch bei mir melden könnt zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Übrigens, immer wieder der Hinweis von unserer Seite aus, ab 0 Uhr sind unsere Leitungen schon geschaltet. Und dann könnt ihr hier anrufen unter der bekannten Nummer. Dann sind die Chancen noch viel besser durchzukommen. Jetzt wünsche ich euch eine sehr schöne Nacht. Es ist wunderbar draußen. Ich glaube, in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, überall haben wir traumhaftes Wetter. Genießt diese erste schöne Sommernacht. Ich tue es auch, hoffe ich. Alles Gute bis morgen. Ciao.